1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir Themennacht und das Thema heißt: Ich hasse dieses Gefühl. Ich möchte sehr gerne mit euch sprechen über Gefühle, die ihr bei und an euch selbst sehr hasst und über Gefühle, die ihr bei anderen Leuten hasst. Das kann zum Beispiel sein Neid, Geiz, Angst, aber auch Schmerzen, vielleicht Rache, Aggressionen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein eigentlich durchaus normales Gefühl hassen, weil sie damit vielleicht schlimme Erinnerungen oder auch ja krasse Erinnerungen, schlimme, traurige Erinnerungen verbinden. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich hasse dieses Gefühl, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin ist die Katrin und Katrin ist 23. Guten Morgen, Katrin. Hallo, guten Morgen. Hallo. Katrin, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ich hasse dieses Gefühl. Warum? Genau, und zwar, ich hasse dieses Gefühl, dass ich nicht eins mit meinem Körper bin. Dass du nicht eins mit deinem Körper bist? Was ist mit deinem Körper los? Das heißt, ich empfinde mich selbst, also als wenn man das so ausdrücken möchte, als Seele und mein Körper, das sind zwei verschiedene Dinge. Also es ist quasi so, dass es sich anfühlt, als hätte ich so einen Anzug an. Bist du mit deinem Körper nicht zufrieden? Na, das ist nicht so einfach, dass ich denke, okay, da ist ein bisschen Problemzone oder so. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich nicht mich. Man hat ja immer so, wenn man die Augen schließt, sieht man ja sich selbst, wie man so aussieht. Wenn man die Augen schließt? Ja. Also, wenn ich die Augen schließe, sehe ich erstmal nichts. Ja, natürlich, aber wenn du dir vorstellst, wie du aussiehst, ja, dann siehst du ja schon dich, wie ja, du gut, dich auch wahrscheinlich im Spiegel sehen würdest. Genau, ganz genau. Und das ist bei dir nicht so? Genau, nee, das ist nicht so. Was für ein Gefühl hast du denn, wenn du in den Spiegel schaust? Befremdlich. Also ich weiß zwar, dass ich das bin, dass mein Körper, dass ich so aussehe, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem eine andere Person. Also es ist was Fremdes. Genau. Eigentlich ist es jemand Fremdes, von dem ich aber eigentlich weiß, dass ich das bin. Mhm. Also es ist ein bisschen schwierig, habe ich immer das Gefühl, das zu erklären. Ist das so ein Gefühl oder ist das sogar eine definierte Krankheit? Eine geistige Krankheit? Genau, das ist eine definierte Krankheit. Das nennt sich Depersonalisations- bzw. Derealisationssyndrom. Mhm. Wie lange wie lange hast du das schon? Das kann ich nicht so genau sagen. Also es ist schon ziemlich lange, zumindest seit ich 16 bin auf jeden Fall. Mhm. Und bist du deshalb in psychiatrischer Behandlung? Nee, nicht mehr. Also ich war es gut ein Dreivierteljahr. In der Zeit war ich auch zweimal stationär in Behandlung. Mhm. Dann hat es auch zuerst gedauert, bis es rauskam. Man hat, weil ich mich auch selbst verletze, auch zuerst gedacht, ich hätte Borderline. Mhm. Und Depressionen. Hat man mit diesem Körper, der dir fremd ist, hat man mit diesem Körper mal irgendwann was Schlimmes gemacht? Ja, weil ich wurde sexuell missbraucht mit 15. Mhm. Aber meinem Arzt hat es nicht direkt was damit zu tun, sondern auch zum Beispiel wird es oft ausgelöst durch ziemlich viel Stress in der Kindheit. Hattest du den? Ja, ich hatte sehr schwere Neurodermitis, mhm, also den Hautausschlag, mhm, als Kind, quasi überall. Also ich hatte quasi keinen normalen Fleck Haut. Aber dabei bist du wahrscheinlich sehr gehänselt worden? Genau, die Kinder also sind sie ziemlich gemein und und da hattest du ja wahrscheinlich auch schon das Gefühl, dass ich will gar nicht, dass das mein Körper ist. Ja, genau. Mhm. Also ich habe meinen Körper, ich mache ihn auch oder habe ihn auch viel einfach dafür verantwortlich gemacht, warum mich andere so schlecht behandeln, weil es eben der Körper ist, den man sieht. Ja. Und wahrscheinlich, also so ist der Arzt und ich dann so darauf gekommen, dass es wohl daher rührt, dass ich mit meinem Körper, dass es nicht so wirklich stimmig ist zwischen uns. Den gerade von dir angesprochenen sexuellen Missbrauch mit 15, wer war das? Was ist da passiert? Ja, das war jemand Fremdes, also ich kannte den nicht vorher. Ist schwierig. Hast du da schon mal drüber gesprochen? Mit jemandem? Ja, in der Therapie auch. Also das war der Grund, warum ich eigentlich in Therapie bin, wegen dem selbstverletzenden Verhalten und dem Missbrauch. Und da wurde auch schon viel drüber gesprochen. Genau, ja, das ist trotzdem immer noch ein bisschen... Okay, dann müssen wir jetzt... Nee, also ich meine, viele Leute haben, mein Gott, Schlimmeres erlebt. Also er ist nicht in mich eingedrungen, also es ist hat keinen Geschlechtsverkehr in dem... Ja, aber es hat offensichtlich eine große Angst und einen großen Ekel ausgelöst in dir und eine Bedrohung. Auch, und auf jeden Fall. Das reicht ja schon aus, um einen Menschen zu traumatisieren, ihn sehr, sehr, sehr zu verängstigen. Jetzt bist du 23. Wie ist das, wenn man das Gefühl hat, das ist gar nicht mein Körper? Hat man überhaupt dann Interesse daran, zum Beispiel diesen Körper zu pflegen, sich schön zu machen? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin nicht eitel, ganz und gar nicht. Es ist auch, also ich finde mich selbst nicht schön. Also wenn ich in den Spiegel gucke, dann ist das durchaus eine recht attraktive junge Frau, die mir da entgegenguckt. Aber ich kann es nicht als schön bezeichnen oder mich selbst nicht als schön fühlen, weil das eben nicht die Person ist, die du bist. Die ich bin. Also es gibt also vom Aussehen her. Ja. Es gibt aber auch kein Ekelgefühl vor diesem Körper. Nicht mehr, nein. Also früher schon habe ich mich sehr von meinem Körper geekelt. Und manchmal, weil ich auch damals eine Rhinitis hatte, die ging nicht vollkommen weg. Also die ist jetzt praktisch weg, aber ab und zu bei viel Stress. Kommt sie durch, dann finde ich das schon ein bisschen eklig und ziehe ich auch nicht so gern Sachen an, wo man zum Beispiel, wenn ich etwas an den Armen habe, nicht gern T-Shirt an, dass andere Leute das sehen. Ja. Wenn du sagst, das ist schon eine große Scham. Ja. Du sagst, ja, hast du mehrfach schon gesagt, dass wenn du dich im Spiegel anschaust, sagst du, das ist nicht mein Körper. Ja. Hast du denn eine Vorstellung, was oder wie dein Körper sein könnte? Ja, das ist immer schwierig. Ich meine, du siehst mich jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt beschreiben sollte, wenn ich in den Spiegel gucke, wie ich aussehe, dann habe ich ein recht rundes Gesicht. Also ich bin nicht dick, also ganz normal, schlanke Figur. Aber ich habe ein relativ rundes Gesicht. Aber wenn ich die Augen schließe oder vom Gefühl her, bin ich zarter. Und feingliedriger. Also es ist nicht so, dass ich denke, also mein Hintern ist jetzt kleiner, also nicht so dieses Figürliche oder so. Das ist ja interessant. Das ist eine ganz andere Körperstruktur, die du meinst eigentlich zu haben, die deine ist. Genau. Wenn du jetzt dich aufmalen solltest, wäre das, also wenn vorausgesetzt, du kannst gut, könntest gut malen und zeichnen, wäre das ein ganz anderes Bild als das Foto jetzt von dir, wenn man das nebeneinander legen würde. Ja, genau. Ich stelle mir es kompliziert vor, dann ein entspanntes Leben zu führen. Eigentlich kannst du kein entspanntes Leben führen, oder? Ja, auch nicht so wirklich, weil mit dem mit diesem Depersonalisationssyndrom gehen auch andere Sachen einher. Also es ist nicht nur ausschließlich das körperliche Gefühl, sondern auch, dass ich schnell überfordert bin und überflutet mit Reizen aus meiner Umwelt und dann schnell Dissoziation nennt sich das, so wegdreht. Das heißt, ich bin unkonzentriert und nehme meine Umwelt nicht mehr komplett wahr. Das gehört dazu. Auch dazu. Genau, dann heißt es so, die Umwelt für mich ist ziemlich unwirklich, also irreal, wie sich das ja aufnimmt. Hast du dich schon mal in einen Menschen verlieben können? Ja. Und also ich bin auch aktuell in einer Beziehung. Ach so. Aber was ist das für ein Gefühl für dich? Du bist in einer Beziehung, diese Person ist verliebt in dich, auch in den Körper, den du gar nicht als deinen Körper ansiehst. Wie empfindest du das? Ja, da versuche ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken. Okay, dann lass uns gar nicht, lass uns gar nicht vertiefen weiter, dass wir da nicht irgendwas noch auf. Ja, nein, aber ich denke mir einfach, klar, man spricht jemanden an oder man trifft sich öfter, weil man zuerst das Äußere sieht. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon länger zusammen und ich glaube, wenn das rein körperlich wäre, dann wird es auch nicht länger halten. Also ich glaube fest daran, dass das innere Werte immer noch mehr zählen als tiefe Verbindung, geistige Verbindung zwischen euch beiden. Genau, und was machst du? Dass es nicht nur irgendwie körperlich ist, sondern... Ja, ja. Was machst du beruflich? Ich studiere. Und was? Kommunikationsdesign heißt das. Ah ja. Ja, sehr genau. Gut. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist ja nun wirklich eine schwierige und komplexe Erkrankung, wie du es gerade erzählt und angedeutet hast, auch mit den Nebensymptomen. Wirst du nochmal in eine psychiatrische Behandlung gehen? Was planst du? Ja, also auf jeden Fall. Ich merke immer wieder, dass ich das muss, weil ich schotte mich auch ab. Sehr, mein soziales Leben ist sehr beschränkt, weil ich, wie gesagt, auch oft überfordert bin. Mhm. Kann man diese Erkrankung eigentlich heilen? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Mhm. Es gibt auch, die ist gar nicht so bekannt. Ich war bei einer Spezialsprechstunde und hab den guten Doktor, also es war, der hat mir sehr geholfen, aber die machen leider keine Therapie für kassenärztliche Patienten. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er mir irgendeinen Therapeuten empfehlen kann. Mhm. Aber das ist halt nicht so verbreitet, weil das noch relativ jung ist. Ich mache dir ein Angebot. Wir werden uns mal schlau machen, ob es vielleicht irgendwo in Deutschland eine Klinik gibt, die sich damit gut auskennt und professionell arbeitet. Ja. Das wäre ja unter Umständen interessant für dich. Auf jeden Fall, das wäre super, ja. Dann werden wir es jetzt so machen, dass du gleich auflegst, Katrin, dann wirst du von meinem Psychologen, dem Henning, zurückgerufen und der wird jetzt mal unsere schlauen Bücher wälzen hier, ob wir irgendwas Gutes für dich finden. Ich fand das sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, Katrin. Und wünsche dir sehr, dass du das in den Griff kriegst oder dass sich das auflöst, sagen wir es lieber so, dass du deinen Körper als deinen Körper irgendwann wirklich so annehmen kannst. Ja, das ist doch mein größter Wunsch, ich habe das Gefühl, dass es dann mein Seelenfrieden ist, also jetzt krass ausgedrückt, dass ich erst richtig glücklich und unbeschwert leben kann. Glaube ich. Und du hast ja auch die Erinnerung daran, wie es früher war. Zumindest gab es auch schon mal Zeiten, wo es nicht gespalten war, Körper und Seele. Ja, schwerlich. Schwerlich, also, wie gesagt, stimmt. In meiner Kindheit, wenn es da schon angefangen hat. Mhm. Dennoch wünsche ich es dir natürlich von ganzem Herzen, Katrin. Du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, gut, danke schön. Und alles Gute und schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Und ich wollte noch sagen, ich finde andere Menschen auch, gerade bei Leuten, die sich selbst verletzen, die sollen nicht aufgeben. Also, dass man sich helfen lässt, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, immer wieder Hilfe zu suchen, dass es sich im Endeffekt aber lohnt. Sehr gut. Kann ich mich anschließen. Okay. Katrin, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. So, liebe Leute, heute heißt unser Thema, ich hasse dieses Gefühl und möchte gerne mit euch über Gefühle reden, die ihr an euch selbst hasst. Das können Gefühle sein von Neid und Geiz bis hin zu Schmerzen oder dass ihr bestimmte Dinge vielleicht nicht anfühlen könnt, dass ihr irgendwie einen besonderen Widerwillen dagegen habt, etwas zu berühren, das kann ja auch sein, bis hin zu Gefühlen, die ihr bei anderen Leuten hasst, Eigenschaften, auch dieser Art wie Rache und Aggression und dergleichen. Ich hasse dieses Gefühl. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist Steffen. Steffen ist 19. Hallo Steffen. Oh, hallo Domian. Steffen, welches Gefühl hast du? Ich hab so das Gefühl, dass ich unkontrollierte Aggression. So. Mhm. Passiert das oft? Ja, das passiert zu oft. Gestern zum Beispiel habe ich meinen Fernseher einfach kaputt gemacht. Habe ich Daisy gespielt, also PlayStation, so ein Autorennspiel, und ich bin andauernd gegen so eine blöde Wand gefahren. Mhm. Und habe mich dann so aufgeregt, habe ich einfach den Fernseher runtergeworfen. Jetzt ist der kaputt. Auf den Boden geworfen? Ja, einfach runtergeworfen auf den Boden. Einfach auf den Boden geschmissen und er war kaputt. Habe ich noch ein paar Mal draufgetreten, weil ich so, das ist so, wenn ich so Aggression kriege, ist das wie, wenn man mir so ein Tuch vor die Augen hält, dann sehe ich nur noch, ich muss es kaputt machen. Mhm. Es ist ein teurer Spaß, ne? Fernseher ist kaputt. Ja, leider schon. Richten sich diese Aggressionen auch gegen Menschen? Auch. Erzähl mal, was ist denn da schon passiert? Zum Beispiel, ich war mal auf so einem alten Fabrikgelände hier. Mhm. Das war da, deswegen werde ich auch angeklagt. Die Gerichtsverhandlung ist noch bald. Mhm. Und da waren halt zwei Jungs. Die haben ein paar Mal mich ein bisschen beleidigt. Da bin ich erst gar nicht drauf eingegangen, weil ich mit meiner Ex-Freundin da saß. Ja. Und dann hat einer zu mir Hurensohn gesagt, oh, Entschuldigung, hat er auf jeden Fall das Wort gesagt. Mhm. Und dann bin ich auch richtig durchgedreht. Dann bin ich da hingelaufen, irgendeiner von den Leuten da hat ein paar Steine rumgeworfen, deswegen werde ich jetzt wegen schwere Körperverletzung, weißt du? Mhm. Aber ich habe ja die Steine nicht geworfen. Dann bin ich da auch hingegangen, ich habe den direkt auf die Nase geboxt. Ja, einen von denen oder beide? Ich habe zwei geboxt, der eine ist weggerannt und hat die Polizei angerufen. Ja. Wie schwer verletzt war denn dieser Mann oder Junge, den du ja auf die Nase geboxt hast? Der hatte auf jeden Fall mehrere Prellungen im Gesicht. Seine Hand war ein bisschen aufgeschürft, so. Ja. Weiß nicht, da steht auch in der Anklageschrift, ich weiß das nicht mehr, ich war ein bisschen alkoholisiert. Da stand, ich habe den wohl zu Boden gerissen, mehrfach auf ihn eingeschlagen. Mhm. Den anderen habe ich nur getreten in den Rücken. Mhm. Ja. Ich musste auch direkt mit den Personen gewahrsam an dem Tag. Ah ja. Passiert das immer oder eher, wenn du Alkohol getrunken hast? Nein, eigentlich gar nicht mehr, weil ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ich habe auch Drogen genommen, aber auch nicht mehr seit dem letzten Januar. Mhm. Also am letzten Tag vom Januar dieses Jahres habe ich aufgehört komplett. Deswegen habe ich auch leider nicht mehr so viele Freunde, weil die sind alle noch sich am Vollballern. Und wenn ich da sitze, kann ich nicht aufhören. Dann ist das bereits zu groß für mich. Das, was du gerade erzählt hast, als du dem die Nase oder ins Gesicht geschlagen hast. War das einmal oder gab es vorher schon andere Übergriffe zu Menschen hin? Warst du da auch schon aggressiv? Gab es oft schon? Ja, da war zum Beispiel einmal, da war einer, so ein 33-Jähriger, da saß ich mit meiner Freundin da, da kam der war richtig besoffen, dieser Mann. Mhm. Und da hat der zu mir, oder also besser gesagt zu meiner Ex-Freundin, war das auch schon wieder, sagt er, ich liebe dich. Und da habe ich zu ihm gesagt, sag das nochmal und ich klatsche dich gleich weg. Dann hat er das immer und wieder, ich habe gleich, glaube ich, drei oder vier Mal habe ich gesagt, sag das nochmal und ich hau dich. Da hat er das immer wieder gesagt. Mhm. Dann habe ich auch direkt auf sein Gesicht eingeschlagen, der lag auf dem Boden, bin direkt weiter drauf und dann lag er dann und dann hat sich nicht mehr bewegt. Und dann, gab es da auch eine Verhandlung? Nein, gab es nicht. Keine Verhandlung? Nein. Ich habe hier übrigens, wo wir gerade bei Verhandlungen sind, ich habe mein Urteil hier. Da steht auch, der Angeklagte leidet neben einer diagnostizierten Anpassungs- und Aufmerksamkeitsstörung unter einer emotionalen Störung mit ängstlicher und depressiver Symptomatik. Hm. Aber was ist das für ein Urteil? Bitte? Von meiner ersten Gerichtsbehandlung. Wie viele Gerichtsverhandlungen hattest du denn schon? Das zwei. Zwei. Ich habe mich gerade übrigens vertan. Ich habe gesagt, bewaffneter Raubüberfall, aber hier steht, schwere räuberische Erpressung war das. Lebst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Nee, ich lebe jetzt auf der Straße, wollte ich sagen. Zu Hause in einer eigenen Wohnung. Du lebst auf der Straße? Nein, auf der Straße. Ich habe mich vertan. Ich lebe in einer eigenen Wohnung jetzt. Ja, und wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Mit meinem Vater habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr so gut wie, weil den habe ich auch schon mal richtig verkloppt. Mhm. Mit meiner Mutter baut sich der Kontakt langsam wieder auf, seit ich keine Drogen mehr nehme und nicht mehr so viele hier Strafen mache. Wie war ja, denn? Die hatte ja auch Angst. Ja, bis zu welchem Lebensjahr warst du denn bei deiner Mutter? Also auf jeden Fall, ich glaube, ich war 16, da kam ich aus dem Heim raus. Achso, du warst im Heim. In Malsinsen, kennst du das? Das ist so eine Klinik. Nee, kenn ich nicht. Mhm. Die Hartklinik mit mehreren Bereichen, auch für Essstörungen und so. Ja. Da kam ich mit 7 rein und seitdem kam das mit der Aggression und ich konnte mich nirgendwo, wenn ich in der Gruppe saß, ich konnte mich nicht anpassen und sowas. Achso, ich halte mal fest, du bist von deinem 7. bis 16. Lebensjahr in eine Klinik, einem Heim gewesen? Nicht nur in der Klinik. Ich war in der Klinik. In der Klinik war ich übrigens 8 Mal. Mhm. Die nehme ich jetzt auch schon nicht mehr auf. Mhm. Und dann war ich auch im Heim in Gelsenkirchen. Mhm. St. Elisabeth heißt das. Da war ich 3,5 Jahre, glaube ich. Mhm. Da bin ich aber rausgeflogen, weil ich 2 Erzieher verprügelt habe. Und dann kam ich nach Herten in eine Wohngruppe für intensiv schwer erziehbare Kinder. Also kann man sagen, das ganze Leben, die vergangenen Jahre sind durchzogen mit solchen Gewaltattacken. Eigentlich schon, ja. Bist du auch schon mal handgreiflich geworden gegenüber deiner Mutter? Nein, noch nie. Ich habe noch nie eine Frau oder Kinder geschlagen, Tiere auch nicht. Das habe ich noch nie und das werde ich auch nie. Du lebst jetzt alleine in einer Wohnung. Mhm. Und was machst du den ganzen lieben langen Tag so? Ich sitze hier rum. Ich versuche mich möglichst von den ganzen alten Leuten fernzuhalten, weil, wie gesagt, die nehmen alle nur Drogen. Und ich bin jetzt eigentlich auf dem Weg, mich zu bessern. Nur mit der Aggression kriege ich irgendwie nicht gebacken. Das höre ich schon. Wenn du sagst, dass du dich von den alten Leuten da schon mal zurückgezogen hast, finde ich das einen guten Schritt, einen wichtigen Schritt. Und finde auch toll, dass du das von dir aus so entschieden hast. Und ich habe auch ein Patenkind, da habe ich mir auch den Namen auf den Arm tätowiert. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich nicht mehr mit den Drogen. Ah, super. Das ist ja toll. Wie alt ist der oder die Kleine? 5. Ist Luca heißt. Das sind Zwillinge sogar. Ah, das ist ja. Also Patenkind von Luca. Also 2 Patenkinder hast du quasi. Ja, so gesehen. Aber Luca ist mehr so meins und Finn ist von meinem großen Bruder. Ah, verstehe. Aber habe ich auch keinen Kontakt mehr zu, der hat mich und auch mal. Ich höre auch, wie du das so erzählst, dass dir das alles leid tut und dass du das gerne verändern möchtest. Ja. Ist das aber, so? Wirklich? Ja, ich fühle mich aber auch so allein gelassen. Ich will ändern, aber so ganz allein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Also aktuell steht diese Gerichtsverhandlung an. Ja. Und aktuell gibt es aber keine psychologisch-psychiatrische Betreuung, gar nichts im Moment. Nee, ich war jetzt bis jetzt psychologisch 8 Mal in Malsinsen, diese Psychiatrie, und so mal bei einer Psychiaterin, aber da bin ich direkt nach der ersten Stunde abgehauen. Ich saß da eine Stunde, die hat gesagt, ich wäre weggesperrt. Aber wie gesagt, nee, das können sie nach einer Stunde nicht so wirklich sagen. Mhm. Gibt ja auch noch andere Wege, so. Mhm. Wenn die mal direkt wegsperren. Ja, klar, natürlich. Was glaubst du, woran liegt es, dass das so schwer ist, dass du dich nicht ändern kannst? Ich glaube, weil es bieten mir so viele Leute ihre Hilfe an und die sind dann immer einfach weg. So. Zum Beispiel mein Onkel, ich habe 2, einer ist aber, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, weil er ein Kinderschänder ist. Habe ich gesagt, der soll bloß aus meinen Augen gehen. Mhm. Und mein anderer Onkel, der ist leider auch drogenabhängig. Mhm. Und der hat gesagt, der hilft mir. Wegen dem habe ich auch die Wohnung, da habe ich die Grundausstattung bekommen und sowas, weißt du, Renovierungsgeld. Ja. Und dann hat er sich von mir immer geliehen, um sich Drogen zu kaufen. Und wo ich dann kein Geld mehr hatte, war seine Hilfe auch weg. Ja, das ist natürlich schrecklich. Alle lassen mich mal sitzen. Ich glaube, das ist... Da hast du wirklich Pech gehabt, muss man sagen. Andererseits bist du natürlich letztendlich auch hauptsächlich für dich verantwortlich. Und ich finde sehr gut, dass sich das da ergeben hat, dass du Patenonkel von dem Jungen bist. Oder von beiden bist, oder von dem einen hauptsächlich. Die sind auch süß. Denn immer, wenn ich da anschelle, ich sag noch nicht mal Hallo zu meiner, ist von meiner Tante. Die kommen direkt, packen mich an die Hände, komm mit ins Zimmer, sagen die direkt. Ja. Ja, weißt du, ich sag's deshalb auch so, weil ich glaube, wenn man in großen Schwierigkeiten ist, braucht man auch etwas, woran man sich so festhalten kann und was einen auch so ein bisschen antreibt, dass man weiß, dafür mache ich das. Dafür will ich ein guter Mensch werden. Dafür will ich ein ordentlicher Mensch werden. Und ich glaube, das ist schon mal sehr gut, dass dieses Patenkind oder die Patenjungs da sind. Jetzt tut es mir natürlich sehr leid, dass da niemand um dich rum ist, der dir noch, obwohl du willst, mehr so auf die Beine hilft. Wir werden mal ein bisschen uns überlegen gleich, ob wir dir irgendwas raten können. Ich hoffe, das klappt. Was ich jetzt hier auf jeden Fall noch fragen wollte, was glaubst du, warum du in solchen Situationen immer so austickst? Was ist das in dir? Kannst du das so erklären? Tiefer Hass ist das, glaube ich. Hass gegen was oder gegen wen? Gegen alles, gegen die gesamte Situation, gegen alles, was früher vorgefallen ist. Ich glaube, ich kann das nicht so richtig verarbeiten, glaube ich. Mhm. Das verarbeite ich dann, indem ich Sachen oder Menschen halt schlage. So. Mhm. Das ist dann so der Funke, der überspringt und dann explodierst du. Ja. An Hass und Frust, was sich da angesammelt. Okay. Ich meine, an Hass und Frust, was sich so angesammelt hat bei dir im Laufe der Jahre. Ja, ich hatte eine Psychologin, die hat gesagt, ich bin eine tickende Zeitbombe, jederzeit bereit, in die Luft zu gehen, hat sie gesagt. Hast du Angst? Hast du Angst vor dir, dass du mal irgendwas was ganz Schlimmes machst und einen Menschen schwerst verletzt oder sogar umbringst? Umgebracht nicht, aber ich habe einen fast bewusstlos geschlagen. Der Mensch lag da und hat sich gar nicht mehr bewegt. Und dann kann es schnell sein, dass man jemanden noch totschlägt, weißt du? Deswegen muss dringend was passieren. Die Grundvoraussetzungen sind gut. Du hast die Einsicht und du willst es verändern. Du hast schon viele Niederlagen erlebt. Das tut mir wirklich leid. Aber du willst es auf jeden Fall weiter versuchen. So habe ich das jetzt rausgehört. Ja, ich habe auch einen Bewährungshelfer. Ich habe dem schon gesagt, ich würde gerne an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen. Das wäre auch schon mal ein weiterer Schritt. Finde ich auch. Aber passiert irgendwie nichts. Mhm. Ich habe schon 100 Mal gesagt, der ruft nie an, der meldet sich nie. Da muss man das selbst in die Hand nehmen, Steffen. Wir überlegen jetzt mal einige Sachen. Das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Hätte ich auch noch gedacht, dass das wichtig wäre für dich, so ein Training zu machen. Wir melden uns jetzt gleich bei dir und überlegen mal in Ruhe, was du lebst im Ruhrgebiet, ne? Ja, in Herne. Okay, das ist ja ganz gut. Da ist ja rundherum viel, gibt es viele Angebote. Steffen, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass du schaffst. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass du schaffen wirst. Das gibt mir Mühe. Was ist eigentlich dein, du hast jetzt die beiden Jungs schon genannt, Patenkinder oder das Patenkind, was wäre so dein Traum vom Leben? So spulen wir mal so 10 Jahre vor. Wie würdest du da am liebsten leben? Am liebsten in Amerika, in Colorado. Das ist schon mal, ich will auf jeden Fall nach Amerika, das ist mein Lieblingsland. Ah ja. Ich habe auch Miss Liberty direkt über mein Bett. Das ist immer. Okay. Also finde ich auch Fall gut. Will ich will so weniger Aggression und ich will nicht immer direkt ausrasten, wenn was ist, weil wie hast du ja schon gut erwähnt, das geht auch auf das Kosten so. Natürlich, klar. Also auch mal normal reden können und nicht immer nur draufschlagen können. Also ein Traum zu haben ist auch immer gut, um sich Hoffnung zu machen. Also da ist einiges bei dir, was glaube ich ganz gut schon mal da ist und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du schaffen wirst. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Danke, ne? Hau rein. Alles Gute, Stefan. Steffen. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. So. 1.27 Uhr haben wir. Und hier ist Heinz. Heinz ist 66. Guten Morgen, Heinz. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Heinz. Auch zu dem Thema, ich hasse dieses Gefühl. Ja, vor circa 4 Wochen ist bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, dass meine Frau Brustkrebs hat. Mhm. Und jetzt habe ich sie heute Morgen ins Krankenhaus gebracht und sie wird morgen operiert. Ach du. Und jetzt habe ich ganz schwere Angstgefühle. Ich habe das jetzt diese 4 Wochen unterdrückt, aber jetzt, wo meine Frau im Krankenhaus ist, das kann man nicht sagen. Bin ich ein reines Nervenbinde. Das glaube ich. Und du hast diese Angst und du hast die Situation, so kann man es ja sagen. Ja, ja. Morgen früh wird sie operiert. Morgen früh. Wie weit ist denn der Krebs fortgeschritten? So wie es gesagt wurde, ist es im Anfangsstadium. Mhm. Aber laut Aussage der Ärzte kommt viel weg. Mhm. Das heißt, sie könnte die ganze Brust verlieren. Mhm. Das weiß sie. Das weiß sie, ja. Mhm. Und ich muss sagen, meine Frau, die ist besser drauf wie ich, die kommt da besser mit zurecht. Mhm. Oder zumindest sie hat es mir nicht so gezeigt. Oder sie hat es dir vielleicht nicht gezeigt, weil sie merkt, wie große Angst du hast. Ja. Ist denn, bevor eine solche Operation gemacht wird, wird ja der ganze Körper untersucht und alles Das ist alles getestet. Gemacht worden. Gibt es denn sonst irgendwelche Metastasen im Körper? Nee, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Mhm. Und was jetzt wegkommt, das entscheidet sich jetzt morgen bei der Operation, bei der OP. Und wie es dann nach der Operation weitergeht, hat man das schon ja, euch gesagt? Das ist auch noch nicht raus. Ist alles noch offen. Das ist noch. Wird dann entschieden, wenn da ja. alles passiert ist dann. Mhm. Mhm. Du sagst, deine Frau hat das tapfer aufgenommen. Genau, ja. Auch die erste Nachricht vor 4 Wochen? Auch das, ja. Ja, sie sagt, wenn das muss raus, sagte. Mhm. Und lass mal das machen, die hat das so gesagt, als wenn das selbstverständlich wäre. Mhm. Ich habe dann nur geschluckt erstmal. Ja. Jetzt, so ein Tag vor so einer großen Operation ist natürlich für alle schlimm. Für den Betroffenen natürlich, für die Angehörigen ebenso. Das heißt, ja. du kannst gar nicht schlafen heute Nacht. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wann wird die Operation morgen früh sein? Ich hatte vorhin mit ihr noch telefoniert, also vor ein paar Stunden noch. Mhm. Und da hat sie gesagt, um 80 kämen sie dran. Mhm. Und dann kriegt sie erstmal so zwei Drähte rein in die Brust. Mhm. Und dann wird es vielleicht dann noch so gegen 10 Uhr sein, wo dann die richtige OP stattfindet. Mhm. Ich zitter ganz im Körper. Ja, du zitterst am ganzen Körper. Ja. Vielleicht, in der Tat kann ja sein, dass sie sich sehr zusammenreißt, weil sie merkt, wie große Angst du hast. Habt ihr Kinder? Ja, aber die sind schon groß. Ja, aber wie viele Kinder? Ein Bub und ein Mädchen. Ja. Und aber beide schon verheiratet. Ja, und wie sind die jetzt mit der Nachricht umgegangen? Die sind auch ein bisschen deprimiert, aber die kommen damit zurecht. Mhm. Ja, wir sind heute hingefahren, haben die Frau ins Krankenhaus gebracht und sind dann auch gleich wieder weg. Mhm. Weil da noch etliche Untersuchungen anstanden heute Morgen und. Ja. Es gibt aber von Seiten des untersuchenden Arztes so noch keine Einschätzung, dass man sagt, okay, mit einer Operation und so kriegen wir das gut in den Griff. Ist so etwas formuliert worden? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also man weiß so eigentlich so ganz genau noch gar nichts. Operation, aber... Es ist nur gesagt worden, es kommt viel weg. Mhm. Mhm. Und das sind so drei Schnitte sind das, glaube ich, erstmal. Mhm. Und das andere stellt sich dann während der OP raus. Ja. Wie alt ist deine Frau eigentlich? 62. 62. Habt ihr oder hast du denn schon mal so... Ich meine, je älter man wird, desto mehr denkt man ja auch darüber nach, dass irgendwie eine schlimme Krankheit auftauchen könnte. Hast du dir da schon mal vorher so drüber Gedanken gemacht? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Mhm. Weil. Warst du denn schon mal schwer krank? Ich habe auch schon ja Bauchoperationen gehabt. Mhm. Blasenoperationen. Oh ja, dann hast du ja auch schon eins hinter dir. Ja, aber wenn es an mir selber ist, ist. Bist du tapfer und härter als... Ja, ja. Ja, ist ja oft so. Ja. Also Heinz, da kann man natürlich in diesen Fällen erstmal nur das Beste hoffen und auch das Beste sehen, dass man denkt, okay, das muss jetzt gemacht werden, auch wie deine Frau das sagt. Und es gibt ja viele Fälle, wo man dann auch eine so schwere Krankheit in den Griff bekommt oder sogar gänzlich besiegen kann. Ich hoffe es mal. Ich denke mal, dass das... Ich habe Vertrauen, aber ja, Angst die Angst bleibt doch. Die bleibt schon, ist klar. Aber ja, ich weiß nur, dass dann hinterher nach der OP kommt sie dann eine Nacht auf der Intensiv, weil sie auch noch ein bisschen Herzrhythmusstörungen hat. Mhm. Und ich nehme an, dass ich da den ersten Kontakt wieder mit meiner Frau habe, dass dann Freitag, also übermorgen dann. Ja, oder vielleicht sogar schon morgen. Man weiß es ja nicht, wenn sie aufgewacht ist. Musst du mal gucken. Ich glaube nicht. Ich rufe morgen erstmal an. Genau, mach es mal nach so. Nach der OP, wie es gelaufen ist. Ja. Sofern die mir eine Auskunft geben. Mhm. Und dann gehst du hin. Dann heißt es abwarten. Dann heißt es abwarten und dann heißt es auch, sich nicht zu sehr von der Angst in den Griff nehmen lassen, sondern eher hoffen und das Gute sehen, dass es klappt und dass es wieder gut wird. Ich wünsche es dir wirklich sehr an deiner Frau, Heinz. Ich drücke die Daumen, dass das morgen alles erstmal die Operation gut verläuft und dass es noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Ärzte alles in den Griff bekommen. Ja, ja. Danke dir, Dome. Ich wünsche dir alles Gute und versuch dann ein bisschen zu schlafen, damit du nicht so ganz... Das wird mal nichts werden. Also ich werde so ein bisschen wach bleiben. Oder ein bisschen hinlegen mal. Ein bisschen so. Ja, liegen tue ich. Tust du schon, ja. Wir wünschen das Allerbeste, Hans. Das Allerbeste. Ja. Auf Wiedersehen. Domian, noch was. Ich hätte gerne ein Autogramm, ja? Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja. Gerne. Und deine Sendung ist toll, finde ich gut. Ich gucke die, passt immer. Ich danke dir sehr herzlich für das nette Kompliment. Alles Gute, Hans, und wir melden uns gleich. Jo, tschüss. Und wenn deine Frau ansprechbar und ein bisschen fit ist, in ein paar Tagen, bestell dir mal sehr, sehr schöne Grüße hier von mir. Mach ich. Gut. Alles Liebe. Tschüss. Ja, Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Unser Thema heute Nacht, ich hasse dieses Gefühl und ich möchte gerne mit euch über Gefühle reden, die ihr wirklich sehr hasst an euch selbst. Das kann Angst und Geiz sein, das können Schmerzen sein. Und ich möchte gerne mit euch über Gefühle reden, die ihr bei anderen Leuten hasst, die euch sehr auf die Nerven gehen oder die euch vielleicht so verletzt haben oder die euch sehr gegen den Strich gehen. 0800 220 50 50. Hier ist Mike. Mike ist 41. Hallo Mike. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Jürgen. Der Mike ist bestimmt im Auto, ne? So hört sich's an. Ja, ich bin mit dem LKW unterwegs. Ah ja. Zum Thema. Ja. Ich hasse das Gefühl. Bevor ich da zum Thema komme, Jürgen, ich möchte euch, dir und deinem Team, auch erstmal zu der Sendung gratulieren. Vielen Dank. Ich glaube, ihr habt schon vielen Menschen geholfen, auch wenn die nicht zum Gespräch mit dir durchkommen, alleine durch das Zuhören. Ja. Und ich finde das klasse, dass es sowas gibt, weil es, wie gesagt, es wird vielen Leuten helfen. Und dann wollte ich dich noch was fragen. Kurz vor der Sommerpause im letzten Jahr hattest du eine Sendung. Ja. Da ging es um einen Herrn. Der war in einer sogenannten Sterbeklinik, Krebsendstadium. Ja. Und da wollte so gerne seinen Junge nochmal sehen. Kannst du dich erinnern? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Das war ein großes Thema, wo wir uns alle bis auch noch in unsere Sommerferien hinein mit beschäftigt haben. Ja. Und ich kann dir nicht sagen, irgendwann wurde uns keine Auskunft mehr erteilt, was dann weiter daraus geworden ist. Sodass wir dann von dem Fall ablassen mussten. Das überstieg dann auch unsere Kapazitäten. Ich weiß dann letztendlich nicht, was daraus geworden ist. Das finde ich schade, weil ich hätte gern gewusst, ob da sein Junge nochmal gesehen hat. Das ist mir damals so durch unter der Haut gefahren. Ja, ja, uns allen. Selbst jetzt, wenn ich jetzt daran denke, kriege ich wieder Gänsehaut. Ne? Mhm. Also das wäre schön gewesen, wenn der, oder vielleicht hat er ihn ja auch nochmal gesehen. Ich wünsche es ihm. Ich hatte damals noch privat ein Gespräch mit der Familie und bin da auf Granit gestoßen. Und wir haben dann noch andere, die Psychologen haben nochmal versucht und über das Jugendamt, was dann letztendlich rausgeworden ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen, weil man dann auch nicht mehr mit uns sprechen wollte. Das hatte er ja auch beschrieben, dass die Frau völlig dicht gemacht hatte. Ja, ja, genau. So einen Eindruck hatten wir dann auch, ja. Na gut, Jürgen, zum Thema. Ich hasse einiges, sagen wir mal so. Bei mir aktuell ist Neid aufgekommen, das ist mir allerdings vor kurzem erst aufgefallen. Neid, ja. Auf was? Wenn anderen Menschen Sachen einfach so gelingen. Das heißt, muss man dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt jammerig, aber wenn ich so hingucke, wie ein Erbsenzähler, wenn ich das machen würde, im Detail, ich habe wirklich eine Menge Pech. Es ist einfach so. Das macht sich in vielen Bereichen bemerkbar, ob das jetzt an der Arbeit ist oder privat. Ich habe wirklich eine Menge Pech. Selbst ein guter Freund von mir hat das schon mal gesagt, du hast aber auch ein Pech. Ja, und es ist, der Faden reißt nicht ab. Und dann ist ja auch fast schon verständlich, dass wenn man irgendwie so mitbekommt, dass anderen Leuten einiges einfach so oder vieles zufliegt, wo sie gar nicht viel tun müssen für. So, ganz genau, da hast du es auf den Punkt. Den fliegen manche Sachen entgegen und sie haben es einfach viel leichter. Ja, und inzwischen bin ich ein bisschen neidisch geworden und das gefällt mir aber nicht. Ist auch kein gutes Gefühl und kein guter Lebensbegleiter, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ist das in der letzten Zeit erst so verstärkt aufgetreten? Kann man so sagen, ja. Es war immer mal so da, wie so ein Aufblinken, ja. Da habe ich das aber wieder gedrückt. Ja. Und ich sag mal, als nicht in Ordnung empfunden und damit möchte ich mich einfach nicht identifizieren, weißt du? Gibt es vielleicht ein Beispiel, worauf du sehr neidisch bist, was du nennen könntest? Oder auf wen du neidisch bist? Wen bin ich speziell neidisch? Das kann man so im Moment bin ich auf vieles neidisch. Das lässt sich im Moment nicht großartig an was Speziellem festmachen. Vielleicht so ein paar Stichworte. Ja, ich habe einen ehemaligen Kollegen und auch Freund, der hat den Arbeitgeber gewechselt vor ungefähr anderthalb Jahren. Und er ist immer richtig am Schwärmen, wie gut ihm da jetzt geht und er ist zufrieden und er hat noch nichts Negatives für sich festgestellt und so weiter. Ja, und da wird man dann schon neidisch, weil er fängt immer wieder davon an. Also da passt eigentlich der Spruch, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis zum Tanzen. Ne? Da würde da passen. Und er hört nicht auf. Er hört einfach nicht auf. Ne? Und dann ist das natürlich für dich immer ein Stochern in der Wunde, ne? Nicht unbedingt, weil er macht es ja unbewusst. Er macht das ja nicht mit Absicht. Nee, ist schon klar, aber das Gefühl ist dann halt für dich schlecht, wenn du das dann immer hörst. Ja. Ich glaube wirklich auch, wenn man neidisch ist und alle von uns waren oder sind schon immer wieder mal neidisch, da gibt es die Möglichkeit, dass man sich da kann man sich hineinbegeben in das Gefühl und auch hineinsteigern. weiß. Oder man kann, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dem Herr zu werden, indem man sich da zurückpfeift und sagt, pass mal auf, es, nimm es so, wie es ist. Daran kannst du jetzt doch nichts ändern und es geht dir nicht besser, wenn es dem anderen schlechter geht oder in die Richtung. Es ist ein zersetzendes Gefühl. Es tut einem nicht gut, wenn man neidisch ist. Neid ist ein schlimmes Gefühl. Ja. Genau wie Hass. Oh ja, Hass ist auch ein ganz schlimmes Gefühl. Du hast gerade gesagt, es sind verschiedene Gefühle, die du an dir hast. Jetzt haben wir über den Neid gesprochen. Was ist es denn noch? Dass ich nicht aus meiner Haut kann, Jürgen. Wie meinst du das? Und ich sag mal so, ich bin ein recht sicher und gerader Mensch. Mhm. Damit verliert man aber oft. Mhm. Und ich kann da nicht aus meiner Haut. Ich würde das auch gerne lockerer über manche Sachen hinweggehen können. Mhm. Das schaffe ich aber nicht. Ich muss mir da schon irgendwo treu bleiben, weil ich möchte mich ja wirklich mit mir selber noch identifizieren können. Das heißt, du eckst zu viel an? Auch, ja. Ja. Aber was würde das bedeuten? Ich kann nicht aus meiner Haut. Willst du überhaupt aus deiner Haut raus? Eigentlich nicht. Wollte ich gerade sagen, eigentlich ist es doch ganz gut. Richtig. Aber ich weiß, dass man damit irgendwo einen Weg mit mehr Steinen hat, sag ich mal so. Glaube ich auch. Aber letztendlich, ja. Ich glaube, letztendlich ist das Allerwichtigste, dass man vor sich immer wieder mit geradem Rückgrat stehen kann. Ja, das möchte ich mir auch erhalten. Mhm. Unbedingt. Und wenn das dann ein bisschen komplizierter wird und eckiger und kantiger, dann ist es halt so. Ich sag mal so, ich habe dafür aber schon damit Narben davon getragen. Ja, das glaube ich. Nur ein Beispiel. Ich habe mich vor Jahren von einer Beziehung mal getrennt, auch aus Ehrlichkeit. Mhm. Ehrlichkeit, was bedeutet die Ehrlichkeit? Ja gut, ich will da nicht ins Detail gehen, nur ich habe damals nicht das Gefühl gehabt, ich würde richtig dahinter stehen. Mhm. Ach so. Mhm. Und wollte mit der Frau nicht spielen. Mhm. Mhm. Also habe ich mich von ihr getrennt. Und hast dir das so gesagt? Später. Ja? Später. Aktuell zu dem Zeitpunkt hatte... Ja gut, ich habe es schon so gesagt, ja, ich habe zu ihr, sie hat zu mir das nicht geglaubt, sie hat gemeint, hier, ich würde sie lieben und so. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe dich auch lieb, aber ich habe dich nicht genug lieb. Mhm. So, und wie gesagt, ich wollte einfach nicht mit ihr spielen, ich war mir da nicht sicher und dann bin ich halt gegangen. Ja, und das hatte ein übles Nachspiel? Ja. Ja, das hatte ein übles Nachspiel, weil wir waren wieder zusammengekommen, später, denn mir war aufgefallen, die Frau geht mir nicht aus dem Kopf, ich muss weiter an sie denken. Mhm. Und Moment, da ist doch eigentlich doch mehr. Ja, und irgendwann waren wir wieder zusammengekommen, weil sie hatte auch nicht locker gelassen. Mhm. Aber dann später ist es dann doch wieder auseinandergebrochen. Da sagt dann aber nicht mehr an mir. Ja, aber dann war das doch nicht schlimm, dass du da einmal gesagt hast, ich glaube, das geht nicht. War das doch okay? Ja. Ja, ja, ist richtig. Ich hatte nur immer dann hinterher das Gefühl, ich würde dir was schulden. Ach so, verstehe. Ich wollte das um jeden Preis wieder gut machen, weil als ich mich da getrennt habe, da habe ich die wirklich sehr verletzt. Ach so, verstehe. Das ist eine Sache, das gefällt mir überhaupt nicht, also generell Menschen zu verletzen. Gibt's noch etwas, was du an dir hast? Oder ein Gefühl, was du hast an dir? Oder waren das so die beiden großen Bereiche? Das waren die großen Bereiche. Ja. Im Grunde muss ich dir sagen, ich habe mich anhand dessen, was ich bei anderen nicht mag, anhand dessen habe ich mich eigentlich geformt. Mhm. Also in dem Sinne, dass du beobachtest, das mag ich an anderen nicht, ich will selbst nicht so sein, oder wie? Richtig, das kann ich an mir selber nicht tolerieren. Finde ich eine gute Methode. Finde ich eine gute Methode, sich zu formen. Nicht schlecht. Kompliment. Ja, trotzdem bin ich aber irgendwo unzufrieden, weil ich habe im Vorgespräch mit dem Christian vorhin gesprochen. Mhm. Sag mal, ich erreiche mein Ziel nicht, weil ich wünsche mir eigentlich ein Zuhause, einen Platz, wo ich hingehöre. Mhm. Und das erreiche ich irgendwie nicht, weil ich fühle mich unverstanden, weißt du? Mhm. Und das ist das, wo ich nicht aus meiner Haut kann. Ich finde, irgendwo möchte ich menschlich sein. Ja. Andere nicht verletzen, schon gar nicht grundlos oder mit Absicht, erst recht nicht. Ja. Möchte auf der anderen Seite aber auch ehrlich bleiben, gerade. Mhm. Mhm. Und irgendwie geht das nicht ineinander über. Nun ist das natürlich schwierig, das können wir im Rahmen dieses Gesprächs gar nicht aufdröseln. Aber ich glaube, manche Dinge, die man so als sich als Ziel setzt, die dauern wirklich lange. Und manche haben das mit 30, manche vielleicht erst mit 60. Aha. Und für viele ist es ein lebenslanger Prozess, sich zu so zu richten, selbst zu richten, einzurichten, dass man gerade dasteht. Finde ich alles sehr anstrengend und sehr schwierig, sehe ich auch so. Ich arbeite auch weiter an mir. Also ich habe da wie sozusagen die 3D-Perspektive und schaue auch irgendwie immer ein bisschen auf mich drauf. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Bin allerdings auch ein bisschen zu streng, das ist mir auch schon gesagt worden. Also, den Neid musst du in den Griff bekommen. Das ist ganz wichtig. Das verdirbt einen. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Ja, das möchte ich auch nicht. Also, wie auch immer, ich wünsche dir, dass du dein Ziel erreichst und dass es nicht gar so mühsam wird, wo du schon so viele mühsame Dinge hinter dir hast. Und wünsche dir alles Gute. Wohin geht's heute noch? Nach Kassel. Nach Kassel? Und wo bist du jetzt im Moment? Wo bin ich denn jetzt? In der Nähe von Dortmund. Ach so, na gut, das ist ja noch ein End zu fahren. Och, das geht. Das ist wie Hochzug. Naja, als Erfahrener. Frei. Stimmt, die Straßen sind frei. Jürgen, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Alles Gute, Mike, also, und gute Fahrt wünsche ich dir. Ja, danke. Und ich hätte, wenn ich kann, auch gerne ein Autogramm. Gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an. Dankeschön. Tschüss, Mike, ciao. Alles Gute für euch. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Martin, der ist 22. Hallo, Martin. Hallo, Domian. Martin, schön, dass du da bist. Zum Thema, ich hasse dieses Gefühl. Genau. Bei mir geht es um das Thema Herzneurose, sprich Herzphobie. Herzneurose? Genau. Das habe ich aber sogar noch nie gehört. Herzneurose. Ist das eine Herzkrankheit oder was? Nein, das ist, ja, also Herzphobie, das heißt, dass alles, was mit dem Herzen zu tun hat bei sich selber, macht einem Angst. Also sprich ständige Angst zum Beispiel vor einem Herzinfarkt. Ach so, ach yes, ich verstehe. Das heißt, genau. du bist eigentlich herzgesund, dein Herz ist eigentlich gesund. Genau. Aber du hast panische Angst, dass irgendwas mit dem Herz passiert. Ja, beziehungsweise ich weiß irgendwo, dass ich ein gesundes Herz habe, aber durch Herzstolpern, das man manchmal hat oder so, dass man das viel zu übertrieben wahrnimmt und sich dadurch halt ausmalt, ob man was haben könnte. Was malst du dir denn dann genau aus, was du haben könntest? Ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt so, dass ab und zu stolpert das Herz ja halt mal. So. Und es hat damals angefangen, dann habe ich das bemerkt und habe ja angefangen, richtig fixiert in mich reinzuhorchen. Dich auf das Herz zu konzentrieren. Genau. So, und dann ist es ja typischerweise, wenn man sich auf etwas konzentriert, dann wird's schlimmer. Genau. Und ich sag mal, durch diese Konzentration auf das Herz ist es natürlich nicht besser geworden. Ich habe das ganze Jahr mit mir rumgeschleppt. Also diese Angst, dass ich was am Herz haben könnte, bevor ich überhaupt zum Arzt gegangen bin, weil ich halt immer dachte, ach, das geht morgen weg. Und nach einem Jahr bist du zum Arzt gegangen? Genau. Ja. Nach einem Jahr bin ich dann zum Arzt gegangen und habe auch Langzeit-EKG gemacht, Herz-Ultraschall. So, und es wird eigentlich nichts festgestellt außer harmlosen Extrasystolen. Also das heißt mal ab und zu Extraschläge vom Herz. Ja, das glaube ich haben alle Leute, mehr oder weniger. Genau. Ja. Genau. Und dann hat der Herzarzt, der Kardiologe dich wieder entlassen und hat gesagt, junger Mann, Sie sind kerngesund, leben Sie Ihr Leben, oder? Richtig. Keine Medikamente aufgeschrieben, gar nichts? Nein. Also er hat gesagt, man kann das theoretisch medikamentös irgendwie mit Beta-Blocker und Co. behandeln. Er sagte, dass es eigentlich in meinem Fall nichts bringen würde. Ja, so, weil das ist ja interessant. Jetzt hat er dir das gesagt. Er hat es attestiert. Du hast es schwarz auf weiß sozusagen. Genau. Dennoch hast du die Angst. Ja. Hat den Hintergrund, dass ich es sehr extrem empfinde. Und es ist ja ein Körpergefühl da, in dem Moment, wo das Herz springt. Und also du machst es immer an dem Holpern fest. Ja, genau. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du bei dem Arzt warst und untersucht wurdest? Also den letzten Besuch, den ich jetzt das war ein sportmedizinischer Kardiologe, der liegt jetzt 3 Monate ungefähr zurück. Ach, du warst bei mehreren Herzärzten schon? Ich war vor 2 Jahren war ich das erste Mal beim Kardiologen. Der hat mich gar nicht mit Langzeit-EKG oder so weit untersucht. Der hat gesagt, das wird durch Kaffee kommen oder durch Nikotin oder wenn man Alkohol trinkt. Und hat mich halt abgehorcht, gesagt, das ist Schwachsinn, Sie sind viel zu jung, Sie können gar nichts am Herzen haben. Jetzt sage ich immer, man ist nie zu alt oder zu jung für Krankheiten. Wollte mir also noch eine zweite Meinung einholen. Mhm. Bin dann zum nächsten Kardiologen, also zu einem Sportmediziner hin. Mhm. Und der hat das dann halt festgestellt. Und der hat alles so durchgecheckt, wie du es gerade erzählt genau, hast. Genau, mit Herz, Ultraschall, Langzeit-EKG, Kurzzeit-EKG-Belastung. Drei Monate ist das jetzt her. Genau. Trotzdem bist du fixiert auf das Herz. Ja, immer eigentlich. Wie schränkt dich das irgendwie in deinem Alltag ein? Schränkt mich insofern ein, dass ich... Das fängt schon damit an, wenn man irgendwie eine Treppe ganz schnell hochgerannt ist und dann Herzklopfen hat und dann kommt das öfters vor, dass sich das Herz dann mal überschlägt oder so. Mhm. Und durch dieses Überschlagen des Herzens, also diese Extrasystolen, kriege ich dann wiederum manchmal Panik noch davon, was dann noch mehr das Herz anheizt. Also ist ja so ein selbstauslösender Mechanismus. Ja, das Ganze. Absolut, verstehe ich. Was machst du beruflich? Ich mache zurzeit gar nichts. Mhm. Warum? Wie kommt das? Das hat noch psychische Hintergründe, weil ich zudem noch eine Panikstörung habe. Aha. Die meines Erachtens aus dem Herzstolpern resultiert. Seit wann hast du denn diese Panikstörung? Also diagnostiziert wurde das vor circa 2 Jahren. Mhm. Also kann man sagen, das hängt alles schon zeitlich auch zusammen. Vor 3 Jahren fing das an mit dem Herzstolpern. Genau, eben. Dadurch hat sich halt diese Panikfahrt gemacht, oh mein Gott, ich hab was. Und ja, dann hat das halt... Und du kannst aufgrund dieser Panikgeschichte, kannst du nicht arbeiten? Nein, also ich krieg inzwischen zum Glück nicht mehr so doll. Aber ich habe früher extreme Panikattacken gekriegt. Auch wenn ich nur eine Extrasystole hatte, einmal so ein Stolpern, direkt eine Panikattacke gekriegt, also aber auch ziemlich heftig. Hm. Und was hast du vorher beruflich gemacht? Ich bin ja vorher noch zur Schule gegangen. Ja. Dann habe ich ein Jahr so nebenjobmäßig was gemacht. Wollte dann freies soziales Jahr machen. Mhm. Habe ich dann aber umentschieden, weil ich da nicht mehr was gekriegt habe in der Hinsicht. Habe ich angefangen, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und das wurde alles unterbrochen dann durch die Geschichte. Aber weißt du, Martin, dann bist du ja wirklich prädestiniert für eine gute psychologisch-psychiatrische Behandlung. Das ist ja nun wirklich alles seelisch. Ich war schon in der Klinik drin. Also ich war einen Monat in der psychosomatischen Klinik. Mhm. Und für die muss man leider sagen, also ich bin eher ein bisschen schockierter noch aus der Klinik rausgegangen, als ich reingegangen bin. Warst du bei den Falschen? Musst du einen neuen Anlauf machen? Das kannst du nur über die Seele knacken, glaube ich, die ganze Geschichte. Das auf jeden Fall. Das liegt ja schon für einen Laien auf der Hand, dass man da von der Seite ran muss. Ja, das ist klar. Ich meine, ich sag mal, das ist ja das Typische, dass wenn man das sich selber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, man findet es einfach lächerlich, sich selbst gegenüber auch. Das ist ganz klar. Ja, lächerlich finde ich das nicht. Ich finde das schon sehr ernst zu nehmen. Aber man muss es eben von der psychologisch-psychiatrischen Seite angehen, das Problem. Ich möchte, dass mein Psychologe sich noch ein bisschen mit dir unterhält. Bist du einverstanden? Ja. Ja. Da kann er dir noch ein paar Einschätzungen sagen und vielleicht dir auch noch ein paar konkrete Tipps geben, wie und was du tun könntest. Okay. So, machen wir's. Lieber alles Martin, klar. Hoffentlich wird's erfolgreich und ich wünsche dir alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke, Domian. Gerne, tschüss. Und hier ist Susi und Susi ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Susi. Schön, dass ich in deiner Sendung sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, Susi. Ich hasse es, wenn man als Frau, wenn man ein bisschen mollig ist und abgelehnt wird. Ah, das passiert dir. Ja, oft. Darf ich fragen, wie mollig du bist? Sprich, wie viel du wiegst? Ich wiege 92. Ja. Ich bin 61 groß und man kann halt nicht sagen, okay, dass ich jetzt richtig dick bin und so, ja. Aber heutzutage stehen halt die Männer mehr auf Bügelbrettfiguren oder auf so Hungerhaken. Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Männer, die auf mehr mollige Frauen stellen. Ja. Gibt's auch. Da bin ich halt immer und vielleicht am verkehrten Ort. Mann. Wo findet man die Männer? Ja, ich gehe jeden Samstag fort. Ich gehe zwischendrin mal so fort. Ja. Bin jetzt seit 8 Jahren alleine und... Seit 8 Jahren alleine? Ja, ich bin alleinerziehende Mama von 3 Kindern. Oh, dann hast du aber zu tun. Aber man lebt trotzdem. Meine Kinder sind schon groß. Wie alt sind die? 18, 13 und die Kleine wird jetzt am Sonntag 10. Naja, gut, da hast du ja auch noch mit zu tun. 13, oh ja, 10. Aber man möchte ja als Frau oder als Mama auch noch leben und... Ja. Man sehnt sich halt nach Liebe und Geborgenheit. Natürlich, auch. Natürlich. Wie merkst du diese Ablehnung der Männer? man merkt, wenn man auf der Tanzfläche ist und wenn man tanzt und man hat doch ein bisschen Formen an sich, dann werden die Blicke halt anders geschaut, als was man die jungen Mädels anschaut. Mhm. Also die mit den knackigen Figürchen. Ja, natürlich. Du gehst in der Tat tanzen regelmäßig? Ich gehe jetzt jeden, ich habe mir das so vorgenommen, das habe ich mir so eingeplant, das mit meiner Freundin, die ist auch ein bisschen mollig, ja, dass wir halt wir beide immer, und sie ist auch auf der Suche und möchte gefunden werden. Und man geht halt raus und man denkt halt, man wird gesehen, aber man wird halt nicht so gesehen als... Was sind denn das für, sind das Diskotheken oder Tanzveranstaltungen? Das ist ja Tanzkneipe für unser Alter halt. Ach so, ein bisschen so über 30 mäßig. Genau, ja. Wo dann auch entsprechende Jungs sind, die auch schon nicht mehr so ganz, die ganz frischen sind. Ja, meist geht schon so 40 bis 60 sind welche drin auch schon, ja. Aber es ist halt irgendwie schade, dass dicke Leute halt... Ist das denn für dich? Geschätzt werden. Ja, natürlich. Ist es denn für dich auch, also nur allein auf dich betrachtet, ein Problem? Wärst du denn, abgesehen von den Männern jetzt, für dich gesehen auch lieber ein bisschen dünner? Ich wäre gern sehr gerne wieder schlank. Ich war mal schlank. Ach so, und wie lange bist du jetzt schon? Ja, ich habe 2000, wo die Kinder gekommen sind, hast du ein bisschen zugelegt. Ja, klar. Und dann hast du natürlich geschlampt, wieder abzunehmen, ja. Und bist halt wieder schwanger geworden und nochmal schwanger und dann ist es irgendwann mal geblieben. Ja. Und dann bist halt auch irgendwann mal krank geworden, hast einen Krebs hinter dir gehabt. Ah, das auch noch. Ja, ich hatte 2004 Brustkrebs. Und natürlich hast du Cortison nehmen müssen und dann schwimmst du ja nochmal auf. Ah ja, natürlich, ja. Und jetzt nehme ich halt schon lange keine Medikamente mehr und so. Machst du denn Diäten oder sowas? Diäten, das ist immer so eine Sache, ja. Ich bin kein Fürsprecher dafür, ich frage nur so. Ich will es um Gottes Willen nicht propagieren. Eigentlich weniger, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube ja, dass die beste Diät ist, einfach überall ein bisschen weniger zu essen. Das ja, also essen tue ich eigentlich im Maßen eigentlich. Ja, ja. Im Maßen, aber wenn dann wieder enttäuscht heimkommst und sagst, jetzt hast du doch wieder keinen kennengelernt, der dich nimmt, wie du bist, und dann machst du natürlich dann schon vor Frust den Kühlschrank auf. Und natürlich, klar, das ist ja ein Teufelskreis, in dem man da steckt. Ja, und es tut halt weh und ich verstehe das halt nicht. Und du sagst, es gibt wirklich so Männer, die überhaupt aufstehen. Aber wirklich. Und ich glaube gar nicht mal so wenige. Ja. Die mögen diese Klappergestelle gar nicht. Die mögen ein bisschen, wo Fleisch dran ist bei den Mädels. Ja, dann schickst mal die Männer zu mir. Schickst einen Pokal von mir. Bist du denn im Internet aktiv? Nee, mein Internet ist momentan kaputt. Ah, schade, weil da könntest du ja auch mal ein bisschen suchen. Ja, habe ich schon gemacht, aber da sind auch bloß meistens immer die wollen dann bloß Sex und dann auch wieder auf Wiedersehen. Ja, ja. So verstehe ich nicht. Aber ich finde ja toll, dass du so aktiv bist und dann tanzen gehst und so, und es gibt ja viele, die dann zu Hause sitzen und... Ja, also ich sehe nicht hässlich aus. Also jeder sagt, ich bin halt Lady Diana, ein bisschen mollig. Ja. Also ich habe einen Blick wie Lady Diana und habe auch die Züge wie Lady Diana. Ich bin halt auf eine mollige Art, ja. Und das muss doch im Teufel zugehen, dass du keinen Kerl kriegst. Ja, ich weiß es auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Ist denn da, wo du hingehst, ist da ein großes Publikum oder wohnst du eher in einer kleinen Stadt, wo immer dieselben kommen? Ja, das ist Raum Ingolstadt halt, da wo ich weggehe. Naja, ist nicht so groß, ne? Nee, ist nicht groß. Ja, weiter komme ich leider nicht. Ja, das geht natürlich nicht. Mit der Familie, mit den Kindern kannst du nicht mehr am Wochenende irgendwo nach München, oder? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Was hast du denn außerhalb dieser Tanzgeschichten noch unternommen bisher? Internet hat auch nicht so geklappt? Nee, noch gar nichts mehr eigentlich, weil ich mich da eigentlich irgendwie nicht traue. Man kriegt halt dann wieder irgendwelche solche Komplexe, weißt du? Ich finde ja, wenn man ins Netz oder wenn du es über Annoncen machen solltest, würdest wollen. Ja, habe ich auch schon gehabt. Musst du es offensiv machen, ne? Da musst du sagen, mollige, nette Frau, Diana-Verschnitt in mollig, sucht und so weiter. Habe ich alles schon probiert. Ach, du musst weiter versuchen. Ja, mach. Susi, ich glaube, da muss man versuchen und versuchen und versuchen. Manche, ja. Das ist ja die Ungerechtigkeit des Lebens. Manchen fliegen die gebratenen Tauben in den Mund und manche müssen richtig ackern und baggern, bis sie irgendjemanden gefunden haben. Ja, ich bin zwar nicht stürmisch auf der Suche, aber es wäre schön, wenn man irgendwann gefunden wird. Ja. Natürlich, wenn du aufgibst, findest du überhaupt niemanden. Nee, das macht. Deswegen musst du jetzt weitermachen. Jetzt muss ich aber mal ganz dringend was sagen, ihr lieben Männer draußen. Tausende, die jetzt zuhören, auf etwas mollige Frauen stehen. Bitte nicht hier anrufen, wir können keine Partnervermittlung machen. Nee, das ist klar. Das können wir wirklich nicht machen, ihr Lieben. Sonst bricht unser ganzes kleines Organisationssystem hier zusammen. Ja. Ich wünsche es dir einfach so, dass du einen netten Mann findest, der dich so nimmt, wie du bist, Susi. Ja, natürlich, das ist lieb von dir. Und eins möchte ich dir noch sagen, Florian. Also meine Mama, die ist vor 2 Jahren gestorben und die war ein großer Fan von dir. Und ich werde morgen ans Grab gehen und sage, ich habe mit dir gesprochen. Das mach mal. Bestell schöne Grüße von mir. Mach ich, ja. Susi, alles Liebe. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Und morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht. Ciao.